eine Woche vergeht bei SRF Virus ohne einen kleinen Dopaminstoß und wenn im Intro lasziv geflüstert wird, sind neue elektronische Lieblingstunes ganz sicher nicht mehr weit entfernt. Es ist dann doch alles schneller gegangen als gedacht. Während man die Sonnenstrahlen stellenweise gegen Wolkendecke und Tiefdruckgebiet eingedäuscht hat, liegen bereits wieder 7 Tage in den Geschichtsbüchern. Vieles bleibt beim Gewohnten, somit fährt Ampere auch in dieser Woche mit dem nötigen Zündstoff für ausdehnte Chill-Sessions sowie schweißtreibende Rave-Eskapaden in deinen Gehörgang. Nach der hedonistischen Geburtstagssause von letzter Woche geht es wieder mit dem gewohnten Vorwärtsstrahl in Richtung Zukunft. Wir starten mit Tellerrand fernem Flexmaterial aus dem Hip-Hop-Graubereich, nur um dann das Thermometer mit ordentlich Bass und Maschinenfang nach oben zu schicken. Da das letzte Mal ja so viel pop-affines Stuff gelaufen ist, habe ich gedacht, driften wir in dieser Episode wieder mal mit horizonterweiternden Booty-Shake und Umkei-Vibes aus dem Alltagstrott. Brandaktuelles aus der Sperrzone trifft auf zeitlose Archivperlen mit ordentlich Ansteckungspotenzial. Wie immer trifft Musik von dort auf Musik von hier. Alles natürlich zum Rekapitulieren unserer wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify. Und falls du ein Stan von meiner Stimme bist, gibt es die ganze Show zum Nachpumpen auf dem gängigen Podcast-Portal. Wir starten mit super frischem Material vom Zürcher Produzenten Manuel Fischer namens Suzuki Spliffy. Sein Beitrag zur Compilation Commerz Season 1 Antivirus vom neuen Berliner Imprint Commerz Records. Dein Stromstoß nimmt dich jetzt für eine Stunde mit ins Wurmloch. Wir sehen uns auf der anderen Seite, hier bei Ampere, auf SRF Virus. Wow. Ampere auf SRF Virus. Im Lowrider sind wir gerade von der Limmatstadt zum Kantönlerival in der Nordwestschweiz cruised. Genauer gesagt in Minihood Basel. Dort stellt der experimentierfreudige Producer Michael Turtle gekonnt unter Beweis, dass man auch gut in der Schnittmenge zwischen Ambient und Pop nach vorne zeigen kann. Der letzte Tune ist der neue Grafik-Remix von seinem Stück «Man in Green». Ein Track, der das Original mit Londoner Swag à la Swindle aufladet und mit entspannten Vibes die Innenstadt veredelt. Frisch rausgekommen auf dem Basler Imprint Planisphere. Da die ersten zwei Tunes von dieser Show wie ein lazy Sonntagmorgen tönt haben, bleiben wir für einen weiteren Track im Tagtraum hängen. Coming In ist der brandaktuelle Tune Slows vom Model 86, meines Erachtens einer der wohl most underrated Producer aus der englischen Hauptstadt. Was London kann Luzern sowieso. Bereits im 2017 hat das Label Sondervoid, wo unter anderem der Lucky Chuck dahinter steckt, eine coole Compilation präsentiert, die das lokale Elektronikertalent ins Licht rückt. Dort drauf ist unser vielleicht liebster Neo-Hopper aus der Innerschweiz, nämlich der neue Unit, der mit dem Track Yellow Drops vorlegt und der Spezi Slugabad den Remix zusammenzimmert. Neon Sounds, Lasershit und Hyperdrive. Das Ding macht auch drei Jahre später noch eine gewollte Bruchlandung im Herz von der Ampere-Redaktion. We'll be right back. Für einen weiteren Tune in der näheren Vergangenheit von der heimatlichen Stromklänge. Es ist schon ein ganzes Weile her, seit uns Simpic, die Combo aus Shake It Machine und Mr. Pigman mit einem Langspieler beehrt haben. Darum droppen wir jetzt also Nachruf einen Cut aus dem 2015 von ihrer Debütscheibe Strangers. Auf Gravity gibt es Signature Duke und Footwork Gangsteria, ein Sound, der in Biel sowieso eingeschlagen hat wie eine Bombe. Neben Chicago, Tokio und London zählt die Stadt zu einem der grössten Hubs der Welt, wenn es um diesen Sound geht. Dass die Locals den Shit weiterdenkt haben, liegt ziemlich auf der Hand. Dancefloor Workout Incoming, der sich grosszügig an den UK-Sounds aus den 10er Jahren bedient. Mehr Neon, das mal dafür mit Wumms. Nach dem heimatlichen Vorgeplänkel ist jetzt definitiv Zeit fürs Feuerzeug vor dem Deo. Die Nina Las Vegas aus Australien release bereits seit dem 15 kompromissloses Feuer auf ihrem eigenen Label NLV Records. Auf dem Track Impossible gibt es obendrauf die britisch-jamaikanische Rapperin Tai Chi Rose, die mit ihrer Delivery das Ganze noch ein Spürchen heisser macht. Auch hier gibt es ein Remix-Treatment. Die Londoner Legende Rosgar dreht den Regler aufs Elfi und gibt dem Track eine tropische Note auf den Weg. Super militante Drums für Trillerpfeifen und allem drum und dran. UK Funky halt. Sieben gebrochene Beats für den Stampf zur späten Stunde. Fu sind der Ampere-Favorite Flexfab aus Neuchâtel zusammen mit dem Hook. Der Track «Mutz Chaleur» kommt ebenfalls aus dem Archiv, genauer gesagt aus dem 2016. Ein Tune, der auch 4 Jahre nach Release noch immer kein bisschen an Imperativ verloren hat. Im Doppel mit dem Hook tönt im Flexfab sein selbsternannter Hybrid-Bass noch ein Quäntchen clubfokussierter. Classic House Samples, hyperaktives Arrangement und Bass for Days schieben die Frequenz direkt in den Brustkorb. Mutschala. Schala. Mutschala. Mutschala. Mutschala. Mutschala. Mutschala. Mutschala. Ich weiss nicht, warum so viel vergangener Stoff in dieser Ampere-Episode läuft. Vielleicht lässt neues Banger-Material aus der Schweiz ein bisschen auf sich warten. Vielleicht ist es auch ein bisschen Trip down Memory Lane. Eigentlich ziemlich egal, wir drehen auf jeden Fall noch eine weitere Runde im Kulturkuchen jenseits vom Röstigraben. Genauer gesagt bei Hawaii Bonsai, der Lausanner Institution für tropisches Hitzefrei. Der Track «Metsu» von «Dad's There» hat die Sendung definitiv in die Raves fahren. Dort drauf gibt es keine halben Sachen, sondern feinest synkopierte Rhythmen, eine festivalparate Kick und eine Synthline, wo sogar der Tiesto drauf neidisch ist. Der Banger und alle anderen Tunes aus dieser Episode gibt es wie immer zum selber speichern in unserer wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify. Vom Lac Le Mans straight zurück in die Innerschweiz. Luzern kann eben nicht nur Hip-Hop, sondern auch Elektro vorzüglich. Das Label Dionysian Mysteries ist dort das Imprint an vorderster Front. Ihre Compilation DMC 009, das Album von der Stunde. System Shock ist nicht nur ein Videospielklassiker, sondern auch einer der biggest bangers von der genannten Compilation. Der Track vom SAAH geht mit Heavy 808 und Acid Lines à Discretion direkt auf Konfrontationskurs mit deinem Tanzbein. Heimatliches Lieblingsmaterial im Vierfach-Killstreak. Nach drei Vorzugstunes aus der Alpennation liefert Ampere gerade noch einen in den Ohren, und zwar von der Brainwaves-Gang aus Genf. Auf die Amalgam stoßt uns der Hermet mit unmoralischen Forderungen und ganz viel 90s-Goodness, ohne zu zögern, vor den Kopf. Der Producer sorgt auf diesem Tune für einen absoluten Serotonin-Overload. Wild oszillierende Synthetik trifft auf Breakbeats Ready to Fight sowie stadiongrosse Rave-Stabs. Alles Material, das so ziemlich jedes Familie zu Nacht in einen Instant-Rave verwandelt. My pussy. and my crack. Dig my pussy and my crack. Dig my pussy and my crack. Dig my pussy and my crack. Dig my pussy and my crack. Dig my pussy and my crack. Dig my pussy and my crack. Herzrasen gibt es nicht nur beim Skifahren. Der nächste Track heisst «Feel the Panic», wo so ziemlich alles sagt, was aufs Ohr zukommt. Ganz frisch ausgeliefert von Denham Audio via dem Hype-Label Lobster Termin. Der britische Produzent hat keine Geduld für überintellektualisierte Tanzmusik mit Rollkragenpflicht, sondern liefert Starkstrom direkt in die Visage, Breakbeats, Acid Lines, Zero Bullshit, ready zum Nachhören in der Ampere-Playlist auf Spotify. Thank you. Schnaufspause gibt es, wenn die Show vorbei ist. Der nächste Banger kommt von einem von meinen absoluten Favorites, nämlich im Engländer Addison Groove, mit einem ganz frischen Peak-Time-Track namens You Love. Dort flirten Duke und G-House mit britischer Dancefloor-Tradition. Das Resultat ist ein super catchy Tune, wo der Wohnzimmer-Step genauso beführt wie die frühen Morgenstunden in deinem Lieblingsloch. Montiert Gunfinger oder wart im Auto. Represent, der Hermet ist vorher bereits dran gewesen. Jetzt kommt sein Brainwaves-Brudi Wave zum Zug. Auf seinem Debütalbum Earworm aus dem April beweist er seine musikalische Bandbreite mit abwechslungsreichen bis herausfordernden Elektronika-Stücken. IDM und Elektro sind ihr grosser Referenzpunkt. Wer aber genauer anhört, wird noch viel mehr entdecken. Next up ist ein exemplarischer Cut von dieser Scheibe namens Sanguine, ein Track, der es schafft, Zukunftsvisionen und Nostalgie gekonnt unter einen Hut zu bringen und uns mit hoher Dreizahl in den Kosmos raushaut. ans Ende dieser Ampere-Episode mit jedem Tune greifbarer wird, heisst es seit dem letzten Track langsam, aber sicher runtergekommen. Der Anfang vom Landeanflug hat der Bristolian Dubstep Don Komodo gemacht, der auf seinem neuesten Track «Stakeout» noch immer das macht, was er am besten kann, nämlich uns mit düsterer Bassgewalt auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Auch mit dem nächsten Juwel bleiben wir im Ellenbogen-Territorium. Coming In ist Jagged Roots von der englischen Hip-Hop-Neudenker Ivy Lab. Ihr Sound steht ein bisschen stellvertretend für die Fremdbestäubung von Hip-Hop, Bass und Elektronika im digitalen Untergrund. Ampere setzt wie immer kurz vorm Schluss zur Punktlandung an. Bevor wir den wieder in den Alltag entlassen, gibt es, of course, ein letztes Zückerli, um den Abschied etwas wenig angenehmer zu machen. Als letzter Tune gibt es das mal etwas vom momentanen UK-Hip-Hop-Posterchild, nämlich einem Finn Foxel, der auf Pressure, ein bisschen mehr Abtempo und Drill unterwegs ist als sonst. Wenn ich der wäre, würde ich mir unbedingt sein vor kurzem selbst veröffentlichtes Album «Talk is Cheap» gönnen. Dort drauf gibt es neben dem Banger 7 weitere Delikatessen zwischen Lo-Fi, Zukunftsjazz und Garage, natürlich jenseits von Tod gehört. Dein wöchentlicher Stromstoß verabschiedet sich jetzt von der 51. Episode. Big Ups fürs Zuhören und hoffentlich ist die ein oder andere musikalische Erleuchtung dabei gewesen. Falls etwas zu schnell gegangen ist, findest du natürlich alle Tunes von dieser Stunde in unserer wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify und die ganze Show dort, wo du deinen Podcast pumpst. Wir hören uns nächste Woche an der gewohnten Stelle wieder, natürlich bei Ampere, mit mir und Benny hier. Auf SRF Virus. Like pressure. You can do better. Smoke my bread and butter. Now I need me a fortune teller. Took wisdom from my brother. He said don't act too clever. Like let them think they're above ya. When you know you can do. Hey, pressure. Smoke my bread and butter. Now I need me a fortune teller. Took wisdom from my brother. He said don't act too clever. Like let them think that they're above ya. When you know you can do better. Hey, hey, hey. Bear gang with shit, bear ganja, how much packs? Oh, I wonder. Don't wanna be 6 feet under. Oh, your local, take my number. Flex with bro through rain and thunder. See that boy there, he got hunger. Tryna be 80 bussin' reps. Told my YG's age or number. Divide and conquer. Gotta take risk and prosper. Raise and nurture, take it further. Do it for the one girl, for the fam. I'm a businessman. Came in with a business plan. Do it now, I do it good. I'm a bump like a piffin dam. Chill it bang, now it's gone. Luck in bush when the biscuits land. Man, this guava tastes so fruity, I don't even wanna flip this pack. My doggy was bagging up salt, tryna argue like it isn't that bad. All my mum's friends, kid heard of me, tryna act like it isn't that. Like pressure, pressure. You can do better. Smoke my bread and butter. Now I need me a fortune teller. Took wisdom from my brother. He said don't act too clever. Like let him think they're above ya. When you know you can do. Ayy, pressure. Smoke my bread and butter. Now I need me a fortune teller. Took wisdom from my brother. He said don't act too clever. Like let him think that they're above ya. When you know you can do better. Ayy, ayy, ayy. Had Brody's been of madness, but I never been about those antics. Just tryna get thin on tracklist. That sparks in the booth, no matches. I'm not rich, I don't act it. These man floss, moving catfish. Rather a big trust fund for the grandkids. Lying if I said I didn't plan this. Just wanna get the bag and bank it. For the money, I'm too thoughtful. I'm too thoughtful. I'm so romantic. Hey, none of pack all lumpy. In show, get the crowd all jumpy. You just sit at home and watch Power, smoking seat, and you act all grumpy. And I'm starting a business now. Bro said next year, then we're comfy. Dumping baggage, moving all dumpy. Get dropped out. If you're online, quick, get logged out. Threaten life quick and get stomped out. Threaten life quick and get stomped out. Like you can do better. Pressure, pressure. Smoke my bread and butter. Now I need me a fortune teller. Took wisdom from my brother. He said don't act too clever. Like let them think that they're above you. When you know you can do better. Ay, ay, ay. Like you can do better. Pressure, pressure. Smoke my bread and butter. Now I need me a fortune teller. Took wisdom from my brother. He said don't act too clever. Like let them think that they're above ya. When you know you can do better, better, better.